Protokoll 18.5. Die Herrschermacht genießt nur dann Ansehen, wenn das Volk sagen kann, wenn es der König nur wüsste oder der König wird es erfahren. Protokolle 18.6. Mit der Aufstellung einer offiziellen Garde verschwindet das geheimnisvolle Ansehen der Macht. Jeder, der über eine gewisse Kühnheit verfügt, stiehlt sich dann als Herr auf und der Aufwiegler, der sich seiner Stärke bewusst ist, lauert nur auf die Gelegenheit, ein Attentat zu begehen. Die Nichtjuden haben wir ganz anders gepredigt, aber wir wissen, welch böse Folgen die offenen Schutzmaßnahmen für sie hatten.